Mit 12 Jahren wurde ich von meinem Stiefvater missbraucht. Ich wurde mit Stöcken geschlagen, mit Steinen beworfen. Ich kann schon sagen, dass ich viele Gefühle gleichzeitig habe. Ich kann total glücklich sein und ziemlich krank durch die Gegend laufen. Dann werde ich zerfressen von Lebenszweifeln und Todeserwartungen.